بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. O du Zugedeckter, stehe auf und warne und deinen Herrn den preise als den Größten und deine Gewänder die reinige und die Unreinheit des Götzendienstes die meide und halte nicht deinen Verdienst vor und halte ihn nicht für zu groß und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ Wenn dann ins Horn gestoßen wird, so wird jener Tag ein schwerer Tag sein, für die Ungläubigen nicht leicht. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Lasse mich allein, mit wem ich allein erschaffen habe und dem ich ausgedehnten Besitz gegeben habe und Söhne als ständige Begleiter anwesend und dem ich alles schön zurechtgemacht habe. Doch begehrt er hierauf, dass ich ihm noch mehr gebe. Keineswegs, er ist gegen unsere Zeichen wiederholt widerspenstig gewesen. Ich werde ihn mit Beschwerlichem bedrücken. Er hat ja nachgedacht und abgewogen. Tod ihm, wie er abgewogen hat. Abermals, Tod ihm, wie er abgewogen hat. Hierauf hat er geschaut. Hierauf hat er düster geblickt und ein finsteres Gesicht gemacht. Hierauf hat er den Rücken gekehrt und ist hochmütig geblieben. Er sagt, das ist nur Zauberei, die überliefert wird. Das sind nur die Worte von Menschenwesen. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Ich werde ihn der Sakkar aussetzen. Und was lässt dich wissen, was Sakkar ist? Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen. Sie verändert die Menschen ganz. Über ihr gibt es 19 Wächter. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Wir haben als Wächter des Höllenfeuers nur Engel eingesetzt und wir haben ihre Zahl nur zu einer Versuchung gemacht für diejenigen, die ungläubig sind, damit diejenigen Überzeugung gewinnen, denen die Schrift gegeben wurde, und damit diejenigen, die glauben, an Glauben zunehmen.